lässt mich seinen Willen wissen und was ihm wohlgefällt. Er hat sein Wort zur Richtschnur dargestellt, wonach mein Fuß soll sein beflissen, als Heid einher zu gehen, mit Furcht, mit Demut und mit Liebe, als Proben des Gehorsams, die ich übe, um als ein treuer Knecht der Einsten zu bestehen.